Deutschlandradio Kultur, Sie hören die Ortszeit um 8:10 Uhr, 8:10 Uhr. Rund 800 Millionen Menschen weltweit vernetzen sich mittlerweile über Facebook. Und für viele, vor allem junge Leute, ist Facebook zu einem ziemlich normalen Lebens- und Kommunikationsraum geworden. Aber dieses soziale Netzwerk, wie es genannt wird, das steht immer mehr in der Kritik. Nicht nur wegen unzureichender Datenschutzbestimmungen. Viele fühlen sich auch durch die technische Infrastruktur eingeschränkt und suchen deshalb nach Alternativen. Im Studio ist unser Netzscout Vera Linz und die will uns einige Alternativen zu Facebook vorstellen. Zunächst aber die Frage, worin besteht genau die Kritik und was stört die User an Facebook? Ja, es ist zunächst natürlich der mangelnde Datenschutz, dass der Umgang mit Daten intransparent ist bei Facebook. Aber es gibt noch weitere Kritikpunkte. Zum Beispiel die fehlende Möglichkeit, sich dort anonym bewegen zu können. Im Gegensatz zu Frühzeiten des Internets, wo man verschiedene Identitäten ausprobieren konnte als User. Eine weitere Kritik ist, dass die Art der Kommunikation sehr stark vorstrukturiert ist durch die technische Infrastruktur. Es gibt zum Beispiel nur einen Like-Button. Man kann also sagen, was einem gefällt, aber nicht, was einem nicht gefällt. Dann kann man auch nicht über Netzwerke hinweg kommunizieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bei Google Plus bin, kann ich mit meinen Freunden nicht zu Facebook kommunizieren. Das geht nicht. Und darum schaut man sich eben nach Alternativen um. Wie könnten denn solche Alternativen aussehen? Es gibt mehrere Tendenzen. Die eine ist, man ist unzufrieden und boykottiert Facebook. Das ist ja das, was die Datenschützer fordern. Die sagen, raus aus Facebook, solange der Umgang mit Daten nicht transparent ist. Ist auch nicht einfach, wenn man dort gut vernetzt ist. Ja, und die Grünen aber in Schleswig-Holstein, die haben zum Beispiel beschlossen, ihre Fanpage zu löschen. Da müssen wir mal sehen, was sie da für Alternativen entwickeln. Dann gibt es eine Alternative, Google Plus kann man machen, kann man hingehen, gibt es jetzt 90 Millionen Nutzer bei Google Plus. Die Zahl wurde gerade gestern vermeldet. Da weiß man aber auch nicht so richtig, was mit den Daten passiert. Wir wissen ja, dass Google eine eifrige Datensuchmaschine ist. Und interessant sind dann vielleicht wirklich Entwicklungen, wo man versucht, nicht kommerzielle private Alternativen zu schaffen. Das sind dann so Nischennetzwerke, die spezialisiert sind auf bestimmte Zielgruppen. Und aus welcher Perspektive kommen dann diese Nischennetzwerke ans Netz und werden entwickelt? Also zum Beispiel aus weltanschaulicher Perspektive. Es gibt die Occupy-Bewegung, die will sich ein eigenes Netzwerk schaffen, weil sie Angst haben, wenn sie bei Facebook bleiben, dass die vielleicht Userdaten rausgeben könnten auf Druck der Behörden. Man will ein eigenes Netzwerk schaffen, das soll noch im Januar an den Start gehen. Das heißt The Global Square. Da kann auch nicht jeder eintreten. Man braucht einen Bürgen, um da auch reinzukommen in dieses Netzwerk. Dann gibt es auch religiöse Gründe. Also zum Beispiel haben wir mehrere muslimische Netzwerke, die wollen mehr Respekt für ihre Religion. Da gibt es zwei seit 2010. Die hatten auch in diesem Jahr einen Konflikt mit Facebook. Da wurden mehrere muslimische Seiten gelöscht, weil angeblich die Schadcode verbreiten würden. Dann gab es inhaltliche Differenzen, weil Mohammed-Karikaturen ausgestellt worden sind bei Facebook. Das wollten die Muslime nicht und Facebook ist da nicht eingeschritten. Ja, und dann gibt es auch praktische Gründe für ein eigenes Netzwerk. Also zum Beispiel vernetzen sich Forscher und Studenten in Netzwerken wie ResearchGate, Mendeley oder Iversity. Da kann man eben wirklich Kontakte innerhalb der speziellen Forschung aufbauen, Forschungsergebnisse hochladen und sich diskutieren mit den anderen. Ja, das ist ja dann sehr speziell. Gibt es denn auch Alternativen oder ist so eine denkbar, die sich eben nicht nur an eine spezielle Zielgruppe richtet, sondern auch so den ganz normalen User im Auge hat, wie es eben Facebook tut? So eine Art Generalist, meinen Sie, ne? wo alle einfach rein können. Ja, da wird schon seit einiger Zeit dran rum entwickelt. Ein Modell ist Diaspora, das allerdings jetzt nach 2 Jahren immer noch in den Kinderschuhen steckt. Das wurde und wird auch immer noch als Alternative zu Facebook gehandelt. Mit großen Hoffnungen ist das verbunden 2010 gestartet. Und zwar, das ist ein Open-Source-Netzwerk, also eine Social-Community, bei der die User Herr über ihre Daten bleiben. Anders als bei Facebook gibt es eine dezentrale Struktur und jeder kann seine Daten auf dem eigenen Server behalten. Man kann die auch in andere Netzwerke importieren und das ist außerdem auch ein Non-Profit-Projekt. Und jetzt geben Sie uns noch einen Ausblick auf Breitband, unsere Sendung heute um 14.05 Uhr. Genau, da greifen wir auch das Phänomen Facebook nochmal auf. Facebook hat ja öffentliche Kommunikation privatisiert und dem Kommerz unterworfen. Und das ist nicht das einzige Großunternehmen. Google macht das, Apple macht es. Und wir diskutieren, wie große Player öffentliche Bereiche prägen. Vielen Dank. Unser Netzscout Vera Linz war wieder für Sie unterwegs. 8:15 Uhr, 8:15 Uhr.